Der Weg mit dir war nicht immer leicht. Dein Abschiedsbrief hat mich längst erreicht. Doch die Sehnsucht kann man nicht verlernen. Und ich greife wieder zu den Sternen irgendwann. Ich tanz allein. Vielleicht war das Ziel auch viel zu weit.